Kuhmuckel neckt, Kuhmuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Einmal hat der Schreinermeister Eder die Osterfeiertage bei seiner jüngeren Schwester verbracht. Sie lebt auf dem Land und ist verheiratet und hat eine kleine Tochter, die Bärbel heißt. Die ganze Familie hat sich sehr auf den Besuch des Onkels gefreut. Und natürlich ahnte keiner, dass dieser Onkel einen Kobold Pumuckl hat. Der Meister Eder aber wollte den kleinen Kerl über Ostern nicht allein lassen. Und deshalb hat er ihn in die Manteltasche gesteckt und mitgenommen. Selbstverständlich nicht ohne ihm vorher noch strenge Verhaltensmaßregeln gegeben zu haben. Also Pumuckl, mitfahren darfst, aber das ist ausgemacht, dass du dich mucksmäuserl still verhältst und mich nicht in Verlegenheit bringst, gell? Mucksmäuserl? Also, weißt du, ich habe ja noch nie eine Mucksmaus gesehen, okay. Aber ich bin trotzdem sehr still. Ja, viel bitte. Stiller als Mäuse. Ja. Mäuse, also Mäuse, die machen nämlich einen Krach, sag ich dir. Du solltest mal nachts komm, im Keller... Komm, bitte, Pumuckl, such dir keine Ausreden. Du weißt genau, was ich meine. Mucksmäuserl still heißt vollkommen still. Vollkommen. Ja, vollkommen. Also gut. Aber so leise darf ich schon reden, oder? Ja, nur wenn du mit mir allein bist, gell? Das werden aber anstrengende Ostern. Ach, woher? Die haben ein Haus und einen Garten haben sie. Da kannst du rumlaufen und auf die Bäume kannst klettern. Und am Ostersonntag, da wirst du was erleben. Da wird der Osterhase in aller Früh schon überall im Garten Ostereier verstecken. In allen Farben. Ein Hase? Ein Hase versteckt Eier in die Farben? Nein, er versteckt's nicht in die Farben, sondern im Garten. Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, dass die Eier bunt sind. Gestell dir jetzt nicht so an. Bunt? Ja. Warum sind die denn nicht weiß? Weil Ostern ist und weil man halt bunte Eier leichter findet, nicht? Das ist aber dumm. Also wenn der Hase schon Eier versteckt, dann doch, damit man sie nicht findet. Doch. Also wenn ich was verstecke, dann freue ich mich doch, wenn man es überhaupt und gar nie wiederfindet. Ja, du. Das ist doch ein Spaß. Ja, ja, aber, ja, ja. Aber zum Finden, Verstecken, also weißt du, da brauche ich mir gar nicht erst die Arbeit mit dem Verstecken zu machen. Da lasse ich lieber gleich alles rumliegen, wo es liegt. Ja, du kannst doch einen Osterhase nicht mit einem Kobold vergleichen. Der Osterhase versteckt's doch, damit sich die Kinder freuen, wenn sie was finden. Und nicht, damit man sich ärgert, weil man nichts findet. Aha. Die Ostereier sind doch ein Geschenk. Ja, aber wenn man schenkt und dann versteckt man es doch nicht, sondern dann schenkt man es doch her. Ja. Wenn man aber was versteckt, dann will man es nicht herschenken. Okay. Geh zu, das ist doch an Ostern ganz was anderes. Also, wenn ich das alles herschenken möchte, was ich den Menschen schon versteckt habe, dann wäre ich ja ein Geschenkverteiler und kein Kobold. Also wie oft muss ich das jetzt noch sagen? Beim Osterhasen ist das ganz was anderes. Der versteckt's, weil sich an Ostern jeder Mensch freut, wenn er was suchen darf. Ach, jeder Mensch freut sich da, ja, dann... Dann werde ich auf der Stelle ein Osterhase und... Halt, lass meinen Schlüsselbund da. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Versteck jetzt nix, sonst kommen wir doch zu spät zum Zug. Wo habe ich denn gleich das Packel hin? Was für ein Packel? Das Geschenk da für die Bärbel. Ah, meinst du das da in dem weißen Papier? Das habe ich nicht versteckt. Das hast du selber auf den Stuhl gelegt. Ja, da ist es ja. Willst sehen, was ich der Bärbel mitbringe? Oh ja. Oh, wirst staunen. Das ist nämlich... Na, was ist das? Das ist was sehr Komisches. Wieso? Ein runder Bauch mit zwei Ohren. So was Dummes. Da wird sich die Bärbel aber totlachen. Aber geh, das ist doch nicht so dumm. Was? Da, schau, den Bauch, den kann man aufmachen. Ja. Und da sind lauter Gutteln drin. Gutteln? Was und ist denn Gutteln? Ja, so Bonbons, so Lutscherl. Gutteln, Bonbons. Und der Kopf mit den Ohren, der ist doch nett. Es ist immer Osterhase, nicht? Das ist ein... Also weißt du, alles was recht ist, es gibt ja viel auf der Welt, aber dass ein Osterhase so aussieht, also darauf wäre ich ja nie gekommen. Na ja, also genauso sieht er ja nicht aus. Aha, das aha. ist ja nur ein Geschenk. Das ist halt ein moderner Osterhase, nicht? Und schließlich hat der echte Nikolaus auch kein Goldpapier an, wie die aus Schokolade, und trotzdem schenkt man's her. Und so ist es mit dem Osterhasen auch. Und der Nikolaus, der kommt auch an Ostern. Geschmarrn, das war doch nur ein Beispiel. Außerdem müssen wir jetzt gehen. Komm, geh runter vom Papier. Ich muss den Osterhasen wieder einpacken. Und heute Abend, wenn die Bärbel im Bett ist, dann gehen wir zwei ganz heimlich in den Garten aus und verstecken ihn. Und morgen früh... Und ich darf mit verstecken. Ja. Oh, du wirst sehen, wir finden so ein verstecktes Versteck, ja. dass der Osterhase, also ich meine der echte, dass der ganz neidig wird und die Bärbel wird suchen und suchen und nichts finden. Nein, finden muss sie schon, habe ich gesagt. Ja, aber du hast doch gesagt, die Menschen freuen sich, wenn sie was suchen dürfen. Ja, schon. Und da wollen wir ihr eine solche Freude machen. Den ganzen Tag soll sie sich vor lauter Suchen freuen und vor lauter Freude suchen und alle Menschen sollen suchen und alle Pumuckl sollen, ich will aber auch was suchen. Ja, das werden wir dann schon sehen, aber jetzt müssen wir wirklich zum Zug. Habe ich denn alles? Wo sind denn meine Schlüssel? Die Schlüssel? Pumuckl, auf der Stelle sag's mir, wo du die hingetan hast. Ja, aber... Nix aber, sonst wäre ich grantig. Aber ich hab gedacht, dass du dich vielleicht heute schon freust, wenn du was suchen musst. Nein, heute noch nicht, erst morgen am Ostersonntag. Wo ist er? Gut, wenn du dich nicht freuen willst, dann schau dort unter die Zeitung. Tatsächlich. Hat er schon wieder da runtergeschoben. So, und jetzt komm. Setz dich da in meine Manteltasche rein. So. Und nimmer raus geht's mir, gell, bis wir angekommen sind. Nicht, dass ich dich auf der Bahn verliere. Nein. Nichts heute verlieren, nichts heute verstecken, nichts heute suchen. Alles verschieben auf den Ostersuchtag. Ostersonntag heißt es. Ja, wenn sich aber doch niemand sonnt, sondern jeder sucht. Ja, deswegen heißt es doch trotzdem Ostersonntag. So, jetzt rein in die Taschen. Sitzt auch gescheit. Ja, sehr. Ich hab's! Was hast? Also, es heißt weder Ostersonntag noch Ostersuchtag. Sondern Ostersuchsonntag vielleicht. Nein, man sucht doch nicht Ostern, sondern man sucht die Ostereier. Ach so. Also heißt es Ostereiersuchsonntag. Ja, und nur für die Osterhasen und für mich ist es ein Ostereier- und sonst alles mögliche Verstecksonntag. Das ist schlau. Was? Ja, jetzt komm. So sind sie also aufs Land gefahren und der Pumuckl war wirklich sehr brav und auch bei der Ankunft hat kein Mensch gemerkt, dass der Meister Eder nicht allein gekommen ist. Erst als die beiden abends vor dem Bettgehen im Zimmer allein waren, hat der Pumuckl geflüstert. Du, jetzt müssen wir aber den Bonbon-Bauch-Osterhasen, den du mitgebracht hast, verstecken. Jeckerl, ja, das ist gut, dass du mich dran erinnerst. Das hätte ich jetzt glatt vergessen. Du, ich war schon den ganzen Nachmittag im Garten und hab Verstecke gesucht so. Und gefunden. Hast du und so. Ich sage dir, da ist eine hohe, hohe Tanne und ganz, ganz oben ist ein Vogelnest. Und da drin wäre der Osterhase mit dem roten Bauch so gut versteckt, dass man lange suchen muss. Ja, und wer bringt den nachher dann auf? Ja, du natürlich. Ich kann ihn ja nicht tragen. Der ist ja fast so groß wie ich. Ja, aber ich bin doch kein Vogel. Wenn ich dann aufsteige, brechen wir ja die Äste ab. Aha, ja. Ja, aber dann ist ja doch eine große Abfalltonne, die abscheulich riecht. Und da kann man ihn ganz leicht verstecken, ohne zu klettern. Und da schaut auch niemand rein, weil Abfall schaut sich doch niemand an, oder? Ja, komm, das ist doch nicht appetitlich. Das nicht, aber... Ah, du! Die Dachrinne ist appetitlich. Da können wir durchs Dachfenster steigen und vorklettern. Und da ist dann höchstens Regenwasser drin. Ja, und dann fallen wir runter. Nein. Das muss schon ein Versteck sein, wo man gut hinkommen kann. Ja, dann ist noch ein sehr gutes Versteck. Ist noch, also gar nicht im Garten, sondern im Kohlenkeller. Einfach auf die Kohlen legen und Kohlen drüber schütten, bis man den Osterhasen nicht mehr sieht. Geh zu, da wird doch das Geschenk ganz dreckig. Ach, meine, Meine ganzen schönen Verstecke findest du nicht schön. Nein, bestimmt nicht. Ich hab doch so gesucht und ich war doch ein so schlauer Pumuckl, ja. Und so brav. Ja, jetzt jammer doch bitte nicht. Wir finden schon einen Platz. Wir schleichen uns jetzt in den Garten aus und du wirst sehen, da gibt's noch allerhand Verstecke. Du glaubst gar nicht, wie viel. Ja, gut. Die beiden sind in den Garten hinausgeschlichen. Und weil gerade Vollmond war, konnte man ganz deutlich alles sehen. Da schau, wie viele Büsche da sind. Da wird sicher morgen früh der Osterhaus überall was drunter legen. Überall? Mhm. Oh, da hat ja dann unser Geschenk gar keinen Platz mehr. Ja, gerade genug. Ja, und du, wenn der echte Osterhase unseren Bauch-Osterhasen findet, wird er dann wütend? Aber woher denn? Also weißt du, ich wäre sehr wütend, wenn man mich als Bonbon-Bauch aufstellen würde. Da lacht der Osterhase höchstens. Der lacht, der Osterhase. Also, weißt du, ich gehe morgen ganz früh in den Garten und warte auf den Osterhasen. Und wenn er lacht, dann lache ich auch. Ja. Und außerdem passe ich auf, dass er nicht vor lauter Lachen unseren Hasen mitnimmt. Komm. Da ist ein Schuppen. Verstecken wir ihn lieber in den Schuppen und sperren ab. Dann kann ihn niemand sehen. Der ist schon abgesperrt. Der ist schon. Aber da haben wir ein Versteck. Der Reisighaufen, der ist prima. Da stellt man drunter. Nein, das ist gar nicht prima. Doch. Da leuchtet er ja durch. Aber hier hinter dem Schuppen, ganz hinten an dem Zaun, da sieht's niemand. Da findet ihn niemand. Hey, da komme ich doch nicht dahinter. Ja, aber ich... Ja, aber du kannst ihn nicht tragen, das ist ja zu schwer für dich. Doch. Ich mach das ja so, ich pack ihn an den Ohren und zieh ihn hinter. Na, bittchen, Pumuckl, nicht so kompliziert. Da bleibt er unter dem Reisighaufen, passt er. Ja, da passt er eben nicht. Ich will ihn da hinten haben. Nein, da bleibt er. So macht das Verstecken überhaupt keinen Spaß. Pumuckl. Du hast mir versprochen, dass ich Spaß habe. Und ich hab mich so gefreut. Ja, ist ja gut. Und jetzt versteckst du es und wo es gar nicht sehr versteckt ist, leg ihn doch gleich mitten auf den Weg. Du, jetzt fang nichts maulen an, gell? Wenn drüber tritt. Das ist ein prima Versteck da unter dem Reisighaufen, sag ich. Sagst du. Und ich sage dir, dass du vom Verstecken überhaupt nichts verstehst. Aus dir würde nie ein richtiger Kobold werden und auch kein Osterhase und auch kein Weihnachtsmann und auch kein Nikola. Jetzt bist still und jetzt gehen wir ins Zimmer auf, komm. Ja, ich komm schon, aber ich werde. Du Pumuckl, vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Ich habe versprochen, dass kein Mensch merkt, dass ich da bin. Aber ein Osterhase ist kein Mensch. Und mit dem werde ich ein Wort reden, jawohl. Und zwar morgen früh. Wenn's ihn erwischt, von mir aus. Ich werde ihn erwischen, verlass dich drauf. Der Meister Eder hat darauf nur ein wenig ungläubig gelächelt und dann sind sie zurück ins Zimmer geschlichen und schlafen gegangen. Der Pumuckl hat vor Aufregung lang nicht einschlafen können und daher kam es auch, dass er zu spät aufwachte. Als er in den Garten schlich, hatte der Osterhase seine Arbeit schon getan und unter jedem Strauch lag ein buntes Ei. Der Pumuckl sah es mit Verachtung. So was Dummes. Die Eier, sie sieht ja die blindeste Blindschleiche. Arme Bärbel, wie gut, dass ich da bin. Pumuckl im Nebenberuf Osterhase. Ja, jawohl, also jetzt zuerst mal den Bonbonbauch hinter den Schuppen geschleppt. Ui, Putz, Klabauter. Ui. Jetzt ist das Ding auch noch aufgegangen. Ui, schöne Bonbons mit Goldpapier herum. Da konnte ich doch... Ui, hab ich Hunger. Eins kann ich ja vielleicht essen. Das gibt Kraft und Saft. Jawohl. Und überhaupt kann ich ja ein paar Bonbons, konnte ich ja vielleicht extra verstecken. Das gibt noch viel mehr Suchfreude. Und der Hase wird dann auch leichter. Das ist eine gute Idee. Ein wenig verstreuen. So, hier ein Bonbon. Und hier vielleicht auch noch ein Bonbon. Und hier auch noch eins. So, und hier auch noch. Sehr schön. Und jetzt wieder den Bauch zumachen. So, du sollst zugehen, sag ich. Kreuz, Holle und Birn am Staude, geht zu. Na gut, dann eben nicht. Und dann verstecke ich dich eben in zwei Teilen, jawohl. Ganz hinter den Schuppen, unauffindbar, großartig. So, und jetzt die Eier, die kann ich ja viel leichter tragen. So. Was ist zu dumm? Einfach ins Gras gelegt. Das rote Ei kommt. Ja, das rote Ei, das kommt hier hinter die Abfalltonne. So, und in die Abfalltonne. Oh, geht nicht. Der Deckel ist zu schwer. Oh, dahinter ist ja auch ganz schön so. Und jetzt so, und das blaue Ei, das tun wir jetzt hierher, so, in die Regentonne. So, ja. So, sehr gut. Und jetzt das gelbe Ei, ob ich das in das... Vielleicht kann ich das hier in das Vogelnest hinaufbringen. Nein, lieber nicht. Lieber in... Ich hab's. Hier, in den Blumenkasten hinein. So, bisschen Erde drüber. So, das sieht keiner. Hui, das gibt einen Suchespaß. Und hui, hier ist noch ein ganzes Eiernest. Das gibt ein Fest, das keiner vergisst. Hui, das reimt sich. Das gibt ein Fest, das keiner vergisst. Das Nest legen wir am Best. Hui, das reimt sich auch wieder. Und das Nest, das legen wir am Best in das Geäst. Was sehe ich da? Hui, das ist ja... in dem Strauch, da ist noch ein altes Vogelnest. Na, das ist gut. Alles da hinein. So. Alles da rein. Ui, das geht gar nicht alles hinein. Ein Ei bleibt übrig. Macht nichts, das nehme ich mit nach Hause. Das verstecke ich vielleicht unter ein Sofakissen. Jawohl. So, und jetzt sieht keiner mehr ein Ei und überhaupt nichts mehr. Wenn das der Osterhase sieht, dann wird er kommen und wird er sagen, Pumuckl, das hast du großartig gemacht. Halt. Die Erwachsenen sollen auch ihren Ostersuchtag haben. Jawohl, der Pumuckl ist schlau. Hinein ins Haus, das Ei und das Kissen und dann weg mit Schlüsseln und Schüsseln, mit Löffeln und Pantoffeln, mit Nadeln und Fadeln und nichts gibt's zu tadeln und... Der Pumuckl war ganz voller Eifer, alles zu verstecken, was so herumlag und was er schleppen konnte. Die Hausschlüssel stopfte er unter die alte Wäsche in die Wäschetruhe. Die Manschettenknöpfe von Bärbes Vater verschwanden in den Papierkorb. Die Brosche der Mutter im Nähkörbchen. Der rechte Handschuh von der Bärbel landete im Schuhputzkasten. Wer weiß, was er noch alles verräumt hätte, wenn nicht die Bärbel und ihre Eltern die Treppe heruntergekommen wären. Die Familie ging gleich in den Garten, weil die Bärbel das Ostereiersuchen nicht erwarten konnte. Aber wo das Kind auch immer suchte... Es fand nichts. Da begannen auch die Eltern zu suchen an all den Stellen, wo sie wussten, dass jedes Jahr Ostereier lagen. Vergeblich. Schließlich meinte Bärbes Mutter, nirgends liegt ein Osterei. Unter keinem Baum, unter keinem Strauch. Nirgends. Ob da nicht jemand in unseren Garten gestiegen ist und die Eier gestohlen hat? Der Meister Eder stand dabei und ahnte sehr wohl, dass da der Pumuckl die Hand im Spiel haben musste. Was hatte doch der Pumuckl gleich alles als Versteck vorgeschlagen? Vorsichtig sagte er. Vielleicht solltet ihr einmal in die Abfalltonnen schauen. Aber Franz, wer legt denn die Ostereier in die Abfalltonnen? Ja, ich meine ja nur. Oder da oben in das Vogelnest. Geh zu. Der Osterhase ist doch kein Klettermaxi. Vielleicht behauptest du auch noch, dass in der Dachrinne Ostereier sind. Ja, wahrscheinlich ist da auch eins. Aber schauen wir doch erst einmal in die Wassertonne unter der Dachrinne. Tatsächlich, in der Wassertonne. So was. Ja, ich hab's ja gleich gesagt. Gemeinsam fischten sie das Osterei heraus und die Bärbel, die schon am Weinen gewesen war, weil sie nichts gefunden hatte, fand das sehr abenteuerlich. Und nun suchten sie nach Meister Eders Anweisungen hinter den Tonnen und hinter dem Schuppen und fanden mit der Zeit alle Eier und auch den Bonbon-Osterhasen. Die Freude war groß, die Verwunderung über die Verstecke auch. Es war wirklich ein vergnügtes Suchen. Nur der Pumuckl war wütend. Er rannte in Meister Eders Zimmer, warf dort vor Wut alles vom Tisch, was gerade herumlag, und sprang wie ein Floh auf und ab. Und als der Meister Eder hereinkam, fauchte er. Aber hey, alle Verstecke verraten, verraten, verraten. Da plage ich mich und schild mich ab und bin schlau und will den dummen Menschen eine Ostersuchfreude machen und dabei... Himmels Willen, wie sieht's denn da aus? Zerreißen, zerbeißen, wegschmeißen. Oh, Muckel, hörst nicht gleich auf. Nein, nein, ich bin wütend, wütend. Du, dazu hätte ich viel mehr Grund, wie du mein Ostergeschenk zusammengekriegt hast. In zwei Teile und hinterm Schuppen, also ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass du meine ganzen schönen Verstecke verraten hast. Überhaupt keine große Suchfreude. Ach, geh zu. Gar keine. Hast denn du nicht gemerkt, dass die Bärbel schon ganz unglücklich war und am Weinen war, weil sie nichts gefunden hat? Die hätte schon wieder aufgehört. Morgen oder übermorgen oder in 17, 5 Tagen. Wenn sie alles gefunden hätte. Ja, da wären dann die Eier kaputt gewesen und Ostern vorbei. Und gern sucht man nur an Ostern. Und trotzdem bin ich wütend. Ja, von mir aus. Ich gehe jetzt runter zum Frühstücken. Ich hab Hunger. Ach, geh nur, geh nur. Und wenn jetzt dann alle Leute hier im Haus alles fürchterlich suchen, dann weißt du nicht, wo ich's versteckt habe. Edge, nichts weißt du. Du Pumuckl. Was hast denn du versteckt? Sag ich nicht, sag ich nicht. Sag ich nicht, sag ich nicht. Wenn du nicht augenblicklich sagst, was du versteckt hast. Franz, komm zum Frühstück. Ja, ist gut. Der gute Meister Eder ist mit sehr gemischten Gefühlen runtergegangen. Durch die längere Sucherei war es sowieso spät geworden. Um 9 Uhr wollten sie in der Kirche sein. Und die Aussicht, dass der Pumuckl alles Mögliche unauffindbar gemacht hatte, war nicht gerade angenehm. Das konnte ja gemütlich werden. Er hatte natürlich recht mit seiner Angst. Sagt mal, hat jemand von euch meine Manschettenknöpfe gesehen? Die habe ich dir heute früh auf das Nachtkästchen gelegt. Da sind sie aber nicht. Geh zu, freilich sind's da. Wenn ich dir sage, dass sie nicht da sind. So? Aber ich möchte nur wissen, wo meine Brosche ist. Diese ewige Sucherei. Du kannst ja ohne Brosche gehen, aber ich kann nicht mit offenen Hemdsärmeln gehen. Von Bärbels Handschuhen liegt auch nur einer da. Dann soll sie eben die Hände in die Manteltasche stecken. Aber also jetzt regt's euch nicht auf. Wo könnt ihr denn das Zeug hingetan haben? Suchen wir systematisch. Fangen wir unterm Sofa an. Geh zu, Franz. Wir suchen doch keine Ostereier. Unterm Sofa sind doch nie Manschettenknöpfe und Handschuhe. Ha, hast du eine Ahnung? Also, zu deiner Systematik haben wir jetzt wirklich keine Zeit mehr. Komm, Papa, zieh heute ein anderes Hemd an. Eins, wo du keine Manschettenknöpfe hast. Da nimm meine Manschettenknöpfe. Mir ist wurscht, ob meine Hemdsärmel offen sind oder nicht. Dankeschön. Aber wo habe ich jetzt die Hausschlüssel hingelegt? Auf den Tisch neben der Tür. Ach wo, da sind's nicht. Also komm, jetzt mach mich nicht verrückt. Die habe ich doch gerade nur liegen sehen. Sucht's nicht, nehmt's halt den zweiten Schlüssel. Der zweite ist uns gerade letzte Woche abgebrochen. Wenn wir den Schlüssel nicht finden, können wir überhaupt nicht weggehen, weil wir das Haus nicht unabgesperrt lassen können. Wisst's was? Jetzt geht's ihr in die Kirche. Ich bleib daheim und pass auf das Haus auf. Und such. Wetten, wenn ich allein bin, find ich alles. Dann geh ich halt später. Okay, du findest es sicher auch nicht. Doch, raus mit euch. Bis ihr wiederkommt, ist alles gefunden. Das ist nett von dir, Franz. Ist schon gut. Ich komm dann nach. Der Meister Eder atmete auf, als die ganze Familie bei der Tür draußen war. Das war ja noch einmal gut gegangen. Kaum waren sie außer Hörweite, rief er den Pumuckl. Dem wollte er aber jetzt gehörig die Leviten lesen. Doch es kam ganz anders. Pumuckl, Pumuckl, sofort kommst her. Na, ich bin ja schon da. Und da sind die Schlüssel, da die Manschettenknöpfe, und da die Brosche und da der Handschuh, so. Ja, du bringst das alles freiwillig. Und jetzt will ich heimfahren. Steck mich in die Manteltasche und fahre heim. Ja, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich hab so gut versteckt und hab mich so gefreut, dass sich alle Leute freuen und dass sich sogar der Osterhase bei mir bedankt. Und was war? Nichts. Okay. Du hast die Verstecke verraten und die Leute haben gestritten. Ja. Und keiner hat richtig gesucht und von Freude war überhaupt keine Rede. Pumuckl, schau, da hast du was falsch verstanden. Es heißt eben doch bloß Ostersonntag. Ohne Such. Die Bärbel hat sich doch aber wirklich gefreut. Ach, das war aber auch alles. Und willst du jetzt vielleicht auch noch schimpfen? Ja, schon, aber... Die Hausschlüssel waren in der alten Wäsche. Die Manschettenknöpfe im Papierkorb. Die Brosche im Nähkorb. Der Handschuh beim Schuhputzzeug. Ja, und jetzt hör bitteschön auf, mit so einer Leichenbitterstimme zu sprechen. Da zerreißt mir ja das Herz. Und das Allerschlimmste kommt erst. Ich habe noch ein schönes, schönes, rotes Osterei versteckt. Tja. Und das hat überhaupt keiner gesucht. Aber Pumuckl, wer wird denn an Ostern weinen? Ich. Gib Obacht, ich such jetzt das rote Osterei. Wenn ich doch vergessen hab, wo ich's hin versteckt hab. Aber Pumuckl, das ist ja wunderbar. Jetzt suchen wir zwei das Osterei. Nur wir zwei allein. Wenn das kein Ostereiersuchsonntag wird. Wir no. zwei? Du willst mit mir und wir zwei ja, suchen wir zwei. Das Ei? Ja. Oh, weißt du was? Wir fangen ganz, ganz oben im Speicher an, ja? Damit wir ganz lange suchen am können. Am Speicher? Ja, ja. Ja, warst denn du da auch drum? Nein, aber das macht doch nichts. Wir können ja mal suchen da ja, oben. Das ist zwar nicht logisch, aber kommt von mir aus, ja. Da ist kein Ei. Ja, und da ist auch kein Ei. Und hier ist nichts. Ja, und da ist nichts. Und jetzt gehen wir wieder runter, komm. Ja. Ach, jetzt geht's doch so steil runter. Jetzt vorsichtig. Auf die Hose setzen und runterrutschen. Ja, na komm, vorsichtig, langsam. Ja. Langsam, auch dass man du nicht fallst. Nein, nein. So. Hupf. So, jetzt. Hupf. So, jetzt ist gut gekommen. Und was ist das? Nichts. Und was ist dort? Nichts, Herr. Und was ist hier? Am nichtsesten. Ja, aber irgendwo muss das Ei doch sein. Ja, irgendwo muss es sein. Also, jetzt will ich noch mal ernsthaft nachdenken. Du, hier drinnen muss also, es sein. Ja, jetzt denke mal nach und ich setz mich inzwischen aufs Sofa her. Ja, um Gottes Willen, was ist denn? Ich weiß, wo das Osterei ist. Wo denn? Na? Du hast dich eben draufgesetzt. Es ist unter dem Sofakissen. Ja, sowas. Ja, gibt's denn sowas auch? Ja. So kam's, dass der Vormittag noch sehr vergnügt geworden ist. Die Verwandten waren natürlich heilfroh, dass sie alle vermissten Gegenstände wiederbekommen haben. Und sie konnten sich nicht genug wundern, dass der Meister Eder so ohne weiteres all die Dinge gefunden hat, die sie verlegt hatten. Auf den Gedanken, dass ein kleiner Kobold dabei die Hand im Spiel gehabt hat, kamen sie natürlich nicht. Ist ja auch ein etwas verrückter Gedanke, nicht wahr?